wären wir. Meine Sachen habe ich in dem Pinkel zusammengebunden. Ach, die hätte er gleich drin lassen können. Ja, gelingt es mir in diesem Anzug, das verblichene Bild ganz vor ihre Seele zu zaubern? So ein schöner schwarzer Krauskopf ist mir so bald nicht vorgekommen. Und diese Geschichte dort, den Pinkel, meine ich, legen wir wohin? Ach, meinetwegen in den Kosten dort. Gut. Jetzt gebe ich keinen Tropfen Blut, wenn man mir eine Order lässt. Ich bitte untertänigst. Warum haben Sie mir denn das nicht gesagt, Frau Gärtnerin? Mit mir nicht zu zürnen, dass die gnädige Frau da ist. Nicht gleich die pflichtschuldigste Referenz. Sie ist wirklich schrecklich. Ich muss Sie einfach hier eine Laub bringen. Ich bin ja nicht die gnädige Frau. Was fällt ihm denn ein? Ich bin ja nur... Nein, nein, euer Gnaden sind es und wollen mir nur die Verlegenheit ersparen. Es ist die Kammerfrau der Gnädigen. Hören Sie auf, diese Hoheit in der Stirnhaltung, diese herablassende Blickflimmerung, dieser edle Ellenbogenschwung. Ich bin doch nur die Kammerfrau der Frau von Zypressenburg. Wirklich? Ich glaube es nur, weil ich es aus Ihrem eigenen Munde höre. Also Kammerfrau. Ja. Meine Mutter war auch Kammerfrau. Er hat ja gesagt, seine Mutter war Gärtnerin. Zuerst war sie Gärtnerin, dann ist sie Kammerfrau geworden. Wirklich ein interessanter, gebildeter Mensch. Na so, leg er nur die Sachen da hinein. Das Schicksal weiß wirklich nicht, was es tut, so eine Gestalt in die Antichambre zu postieren. Na, hört er denn nicht? Da, in den Kosten. Ja, gleich. Eine klassische Salonfigur. Wird die kokettiert auf ihn, die aufdringliche Person. Die Leute werden gleich alle da sein, Frau Gärtnerin. Verdammt, wenn der mich kennt. Ah, das ist also der neue Gärtner. Da muss man sich ja zu Gnaden rekommandieren. Schicken Sie den Kerl fort. Ich bin kein Freund von solchen Zeremonien. So tu er nicht so schüchtern. Herr Gärtner, wenn Sie mich gnädigst ansehen wollten, der wohlverdienteste Mann im ganzen Personal. Muss man es der Rocktasche tun, noch geschwind? Ein Schnupftierchen vors Gesicht. Aber Sie haben kuriose Schnupftierchen. Was ist denn das? Das ist ja die Perücke von meinem ehemaligen Gemahl. Schaut sehr ehemalig aus. Gleich weg damit, am besten ich steck's in die Tasche. Was? Deichsel? Der Gärtner kommt mir so bekannt vor. Haben Sie nicht einen Bruder mit roten Haaren? Was fällt ihm ein? Ich hab gar keinen Bruder. So. Nachher wird das der Bruder von wem anderen sein. Was will denn der Dummkopf? Na, ich hab halt einen gesehen mit roten Haaren. Das ist ja nichts Unrechts. Da ist es, Obst. Das hätte gleich so ins Schloss tragen werden. Das wäre eine saubere Manier, dass man das Obst nur so durch die Knechte hinaufschickt. Das war ja immer so. Der Herr Gärtner da wird die Früchte überbringen. Das ist zugleich die schicklichste Gelegenheit, in der gnädigen Frau vorzustellen. Was vorstellen? Ja, wie finden Sie es denn auf einmal nötig, in der gnädigen vorzustellen? Sie haben ja gerade vorher gesagt, es ist ganz unstatthaft, so einen Bändel der gnädigen Frau vor Augen zu bringen. Ja, das war... Das heißt... Bengel? Ja, ja. Das ist arg. Ja, ich habe... Das ist enorm. Nein, glaub's, es ist ja... Mir unbegreiflich, Frau Gärtnerin, wie Sie das Wort Bengel auf mich beziehen können. Es waren die eigenen Worte der Madame. Ja, glauben Sie mir, es gibt außer mir noch genug Bengeln. Und ich bin kein solcher Egoist, dass ich alles gleich auf mich beziehe. Ich wollte... Wenn diese Dame, die Frau Kammerfrau, wirklich ihre Lippen zu dem Wort Bengel... hergegeben hat, so hat sie wahrscheinlich einen Knecht, vielleicht einen von diesen beiden Herren, gemeint. Denn mich hat sie ja noch gar nicht gekannt und kennt mich selbst jetzt noch viel zu wenig, um über meine Bengelhaftigkeit das gehörige Urteil zu fällen. Habe ich nicht recht? Vollkommen. Also will man mich zur Lügnerin machen? Nein, nur zur Verleumderin. Also, kommen Sie jetzt. Er soll aufs Schloss kommen? Und warum denn gar so eilig? Die gnädige Frau ist ausgefahren. Na und? Da wird es doch schicklicher sein, dass der Herr Gärtner auf die gnädige Frau wartet, als sie auf ihn. Wissen Sie, die Frau Gärtnerin weiß nichts von Etikette. Ja, das ist klar, sie weiß nichts von der Etikette. Das Schicklichste auf jeden Fall ist, dass ich bei Ihnen warte, bis der günstigste Moment erscheint. Zerreißenkind ist die Blasundi. Als Gärtner muss ich aber doch mit dem gehörigen Anstand... da ist ja, was ich brauche. Was ist denn das? Meine Blumen? Müssen zu einem Strauß herhalten. Ein Band brauchen wir auch. Ja, da liegt eins. Aber was treibt er denn? Das neue Band, was ich mir erst aus der Stadt... Zu so einer Feierlichkeit ist das Beste noch zu schlecht. Die Gute, sie weiß nichts von Etikette. Wir machen alle unser Kompliment. Aha, meine Untergeberin. Ihr tragt mir das Obst nach. Zu Befehl. Bei dieser Gelegenheit müssen sich bei den Leuten in Respekt setzen. Etwas zum Besten geben. Ich finde es wenigstens am Platz. Ich finde es auch am Platz. Aber die Westentasche ist ein anderer Platz, wo ich nichts finde. Ich mache mir ein Vergnügen daraus. Nehmen Sie hier meine Börse. Erlauben Sie? Das geht nicht an. Hier, nimm daher. Halt, das dulde ich nicht. Das ist eine Sache, die Ehre des Hauses betrifft. Und folglich die gnädige Frau durch mich bestreitet. Na, ich kann es auch der Gnädigen in Rechnung bringen. Aber mir kommt Erlauben Sie, diese Sache kann man arrangieren, ohne dass jemand dabei vor den Kopf gestoßen wird. Ich bin so frei hier von der Frau Kammer, Frau Konstantia und da von der Frau Gärtnerin Flora Baumscher. Das geben Sie nur her. So. Nur in solchen Fällen niemanden beleidigen. Und ihr, meine Herren, heute werden alle traktiert von mir. Juhu! Und jetzt vorwärts aufs Schloss. Der neue Herr Gartner, der lässt ihn recht.